Damit dieser Bus auch weiterhin fahren kann, braucht er Geld. Falls ihr euch beteiligen wollt, erfahrt ihr am Ende der Sendung, wie das geht. Willkommen im Omnibus mit Andreas Kessler. Bist du's, Holgi? Ich bin's. Fantastisch. Thema heute, ja, womit fangen wir an? Tuning und TÜV-Report oder TÜV-Report und Tuning. TÜV-Report. Machst du erstmal Tuning. Erstmal Tuning? Na klar. Denk immer noch, immer, wenn man ins Ruhrgebiet fährt, da gab es ja früher immer diese D&W-Leuchtreklame. D&W, genau. Ja. Also das fällt mir spontan jetzt ein, wenn ich an Tuning fand ich ja immer, ehrlich gesagt, ein bisschen albern. Was ist also denn Tuning, deiner Meinung nach? Naja, Tuning ist also tiefer, breiter, härter und eine laute Auspuffanlage. Ne? Und das fand ich halt, da habe ich halt immer gedacht, so, irgendwie ist schon, ich finde schon echt faszinierend, wie viel Zuwendung diese Leute ihren Autos zuteil werden lassen. Gut. Aber ich fände ja viel geiler, also sagen wir mal so, Kumpel von mir hatte mal einen hellblauen Strich 8er mit einem, was war das denn? Ich glaube, 2,5 Liter Benzinmotor oder so und hinten stand 200D drauf. Ja, okay. Das ist und der war halt richtig sackenschnell. Downsizing. Genau, das finde ich halt geiles Tuning. Wenn du so eine, ne, wenn so ein Sleeper. Also da kann man auch, da gibt es einen Begriff, die heißen okay. Sleeper. Das finde ich ja geil, aber dieses tiefer, breiter, härter habe ich nie kapiert. Ist ja auch, da gibt es eine Menge Blödsinn, was da so kursiert. Nicht? Erstmal der Begriff to tune. Ja, also wenn du jetzt eine Gitarre hast und stimmst die, dann wird die auch getuned. Ne? Ja, so verbessern. Ne? Also so das abgestimmt, eingestellt. Ja? Und da kommt es nämlich ursprünglich her. Ja? Also in der Frühzeit der Automobilmassenproduktion, da gab es natürlich recht große Toleranzen in den verbauten Teilen und das eine Auto ging besser als das andere. Das lag eben an den unterschiedlichen Toleranzpaarungen. Ja, bei manchem pfiff eben der Sprit einfach mehr oder weniger ungenutzt durch und bei anderen wurde er optimal zerknallt, um das mal ein bisschen populärwissenschaftlich auszudrücken. Und da gab es immer wieder Leute, die haben gesagt, okay, wir tunen das Auto mal, also wir stimmen es mal. Ja, wir gucken jetzt mal nochmal im Einzelnen genau, was sind da für Teile verbaut, kann man da vielleicht irgendwas ein bisschen besser einstellen. Ist ja jetzt auch nicht die schlechteste Idee, das zu machen. Nee, aber da kam es eben her. Das ging dann irgendwann los, dann hat man eben mal einen Motor auseinandergenommen, hat die 4 oder 8 Kolben mal auf die Waage gelegt und die guckt, ob die auch alle gleich viel wiegen. Und so groß waren da die Unterschiede. Na, sicher, nicht? Also ich meine, so fein wie heute produziert wird. Über welche Jahre reden wir da? Die 30er? Vorkrieg. Okay. Meine, und dann wurden eben die Motoren ideal wieder zusammengebaut, also wirklich so, wie der Konstrukteur sich das gedacht hat, mit kleinsten oder kleineren Toleranzen. Ja, und schon lief die Kiste wesentlich besser. Nicht? Wenn du plötzlich 8 gleich schwere Kolben hast und auch 8 gleich schwere Pleuel, dann ist so ein V8 natürlich erstmal wesentlich laufruhiger und bringt natürlich dann auch mehr von der eingesetzten Energie auf die Straße. Das geht aber nicht nur beim Motor, das geht auch beim Getriebe. Ja, wenn man da die Wellenspiele eben ideal kombiniert, dass es eben leicht läuft, sich nicht erhitzt. Je heißer so ein Getriebe wird, desto mehr, mehr Spiel gibt's, desto mehr Reibung hast du eben drin. Also alles so eine leichten Sachen. Nicht? Und dann ging es natürlich auch immer darum, die Massenproduktion erfordert ja immer möglichst billige Materialien, damit die eben billig sein können, die Autos. Und da konnte man dann eben auch Verbesserungen vornehmen. Dann gab es eben, weiß ich nicht, bessere Zündkerzen oder eine andere Art der Zündung. Also wie wird die Zündspannung generiert? Da gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Und all das zusammengenommen führte dann eben zu einem gut laufenden Auto, einem well-tuned Car, wie man so schön sagt, einem gut eingestellten Auto. In deiner Frühzeit, Fiesta, wenn der mal richtig gut eingestellt war, dann lief der ja auch besser. Nee, mein Fiesta war ja von 2005, also da war schon da war nicht mehr was einzustellen. Na doch. Ich überlege gerade, was hat der, mein Passat damals, der war von 79, aber da hat niemand was dran eingestellt, weil. Und entsprechend scheiße lief der, ne? Der lief sowieso schon, der hatte 50 PS oder 55 PS. 1,3 Liter. Ja, da brauchte man wahrscheinlich gar nichts einzustellen. Aber wann hat das denn aufgehört, dass man es einstellen musste? Also das geht eigentlich ja bis heute, nicht? Du kannst also immer noch ein paar Optimierungen vornehmen. Chip-Tuning. Zum Beispiel. Ne? Aber wenn ich sowas höre, ich habe ja auch genug Bekannte, die sowas anheimgefallen sind, da geht es immer nur darum, dass das Ding mehr Leistung kriegt. Naja gut, okay. Und das hörte natürlich ruckartig auf im Moment der Abgasgesetzgebung und der Einführung von elektronischen Gemischaufbereitungsanlagen und Abgasreinigungsanlagen. Später 80er, ne? So? Warte mal, wann war das? Ich glaube, 91, ab 1.1. oder 2.1.91 wurden in Deutschland keine Autos mehr ohne GK zugelassen. Ja. Ja, also so, da muss man ungefähr die Grenze setzen. Es gab ja vorher Abgasgrenzwerte, gab es ja vorher auch schon. Und du konntest dann irgendwann bei bestimmten Baujahren eben jetzt nicht mehr sagen, oh, ich brauche mir jetzt einen Doppelvergaser drauf. Ja. Ja. Weber-Doppelvergaser. Gutes Beispiel ist zum Beispiel der Käfer, der klassische Käfer. Ja. Ja, so einen alten Käfer, der war ja nur relativ milde motorisiert, der Sparkäfer, 34 PS. Ja, also der kam kaum aus dem Knick. Und da wurden alle möglichen Tricks gemacht früher. Nicht? Entweder hat man da den 1300er Motor eingebaut oder eben zwei Vergaseranlagen oder zwei Doppelvergaser, größere Zylinder. Ja, also am Ende hatten die Dinger dann 80 PS, was natürlich den Käfer bei weitem überfordert hat, insbesondere seine Bremsanlage. Ja. Das ging aber, und das war auch das eigentlich bis heute auch noch zu legalisieren. Du kannst also, wenn jetzt ein Käfer hast, der Baujahr, 69 oder 72 ist, da kannst du noch eine Menge machen. Ja, da kann man tatsächlich das Werkssetup verändern. Das ist dann also quasi Tuning 2.0. Wenn du also nicht nur ideal einstellst und alles super aufeinander abstimmst. Oder vielleicht nur Scheibenbremsanlage, einen riesigen Motor. Naja, eben, wenn du also den Werkszustand veränderst. Ja. Ne? Das wird ja heute auch als Tuning bezeichnet, im weiteren Sinne. Ne? Man kann ja alles Mögliche verändern an so einem Auto. Aktuell darf man aber kaum noch was verändern, ja, weil eben gesetzliche Vorgaben das verbieten. Aber wie machen denn dann, also wenn du so zum VW-Blasen mal fährst, diese Jungs mit so einem 1000 PS Golf oder was? Naja, aber da musst du gucken, was ist das für ein Golf? Wie alt ist der? Das gilt ja immer. Stimmt, das ist kein Golf 7. Nee, es gilt immer der Zeitpunkt der Erstzulassung und welche Zulassungsbedingungen galten damals. Ja, also wenn du zum Beispiel eben so ein Auto hast, was aus der Mitte der 80er Jahre kommt, dann muss der kein G-Kart haben. Ja, also verstehe, klar, ein Golf 2 kannst du aufbohren, wie du Bock hast dann am Ende. Ne? Also sehr weitgehend. Nicht? Da kann man beim Golf 2 kannst du dann sagen, ich baue mir da den, VR6 Motor ein oder Klassiker ist ja auch der VW Bus T3, der ja immer sehr milde motorisiert war. Da haben ja viele Leute gesagt, okay, da baue ich mir jetzt einen TDI Motor ein. Der Block war der gleiche, also den konnte man da einbauen mit so ein paar Anpassungen. Passte eben der vom Golf 3, der 1,9 Liter mit 90 PS, der war perfekt dafür, nicht? Also damit konnte man auch so einem T3 dann richtig Flügel verleihen. Da fuhr der plötzlich, nicht? Dann gab es wieder andere Probleme. Dann flogen die Getriebe auseinander, weil das Ding natürlich dann dreimal so viel Newtonmeter hatte und dann hielten die Getriebe nicht. Und da gab es dann irgendein Renault-Getriebe wurde dann angepasst. Ja? Gab es auch, also mit einem Adapterring an den TDI-Motor mit dem Renault-Getriebe. Wurde oft gemacht. Gibt es auch eine sehr schöne Umbauanleitung im Netz. Habe ich irgendwann mal studiert. Inzwischen sind aber diese Getriebe ein bisschen rar. Die muss man auch kriegen. Also das sind dann Veränderungen. Man muss immer unterscheiden zwischen Tunen, also idealem Einstellen von so einem Auto bei weitgehender Erhaltung des Serienzustandes und Veränderungen des Serienzustandes. Wenn man also von dem abweicht. Und aktuelle Autos kann man faktisch nicht mehr verändern. Weil es sei denn, du bist AMG oder. Naja, genau. Nicht? Dann weichst du ja von der einmal erteilten Betriebserlaubnis ab, müsstest also eine neue Betriebserlaubnis beantragen. Okay. Und das machen dann diese Firmen, also diese ganzen AMG 6-3, die ich hier rumfahre. Weil die sagen ja dann, okay, also wir bauen ja nicht nur dieses eine Auto, sondern wir bauen ja da auch eine Kleinserie oder auch eine größere Serie. AMG gehört zu Daimler, nicht? Also das ist einfach eine Spezialabteilung. Und da wird natürlich auch Geld verdient mit. Entsprechend teuer sind die Dinger. Und wenn man sich einen AMG-Mercedes kauft, meinetwegen auch einen billigen alten. Das ist der Witz, ne? Die haben einen Wertverlust, das ist. Ja, genau. Aber, also, aber wenn du den dann fahren willst und erhalten willst und Ersatzteile kaufst, ja, dann fällst du tot um. Ja, da kostet eine Bremsscheibe dann nicht so, die kriegst du im Zubehör dann nicht, weil die eben irgendwelche Maße hat, die ganz anders sind als von ähnlich aussehenden Serienvarianten. Und da kostet die Bremsscheibe dann eine plötzlich 300 Euro. Ne? Darum haben die so einen Wertverlust. Naja, weil die dann eben, wenn sie nicht mehr über irgendeine Firma abgeschrieben werden können, vom Normalmensch eben nicht mehr bezahlt werden. Machen die Leute einfach nicht. Das ist es dann wieder nicht wert. Gibt es denn eigentlich noch so Tuning-Firmen, wie sie aus meiner, also als ich einen Führerschein gemacht habe, 87, da gab es ja alles mögliche, da gab es noch Karmann, da gab es noch. Na, Karmann war ja keine Tuning-Firma, das war ja nur. Ein Karosseriebauer, ne? Naja, so Kleinserienbauer für VW. Naja, das gibt's schon noch, nicht? Also du kannst immer noch BBS-Felgen kaufen. Na gut, also Holger, Räder, Radreifenkombination ist ein Sonderthema. Okay. Ja, also, okay. Ja, weil heute... Ich fand die immer so hässlich, da muss ich so lachen. Ja, aber die du im Auge hast, diese Kreuzspeichen-Dinger. Ja, genau. Aber es kommt immer aufs Auto an. Das stimmt, ja, mein feuchter Traum, also der Scheunenfund Golf 2 GTD in diesem dunkelgrün, ja. Mit diesen Felgen finde ich wieder geil. Siehst du, genau. Ja, und meine, die, ja. Der E30 hatte die ja mal ab Werk, nicht? Also die BMW-Kreuzspeiche. Mhm. Versuch mal, welche zu kriegen. 15 Zoll, 7x15 sind die, glaube ich. Okay. Die kosten richtig Geld und wäre natürlich heute nicht mehr neu hergestellt. Wäre das schon Tuning, wenn ich das auf meinen BMW klatsche? Ja, na klar. Also man spricht heute ja in erster Linie immer vom optischen Tuning. Ja. Denn wie gesagt, technisch kann man fast nichts mehr machen, weil du dann immer außerhalb der Legalität unterwegs bist. Wenn du aber sagst, ich verändere jetzt, weiß ich nicht, zum Beispiel die Lackierung, foliere mir den irgendwie, ja, oder ich baue mir irgendwie einen dicken Endtopf an. Ja. Also das geht wohl noch. Also Auspuffanlagen kann man in einem relativ beschränkten Rahmen noch verändern. Macht das was am Fahrverhalten oder macht das was am Sound? Nein, ein bisschen Optik. Also sieht eben anders aus, was dann unterm Heck vorkommt. Und am Fahrverhalten, Motorcharakteristik, die ist ja weitgehend elektronisch eingebremst. Nicht? Also was da passiert, wird über Gemischaufbereitung und dann Abgasreinigung eben ja definiert, Punkt. Da ist aber was kann man denn dann noch technisch machen? Ich meine, ich sehe an jeder dritten Ecke, sehe ich einen Laden, der Chip-Tuning anbietet. Naja, genau. Also auch da für etwas ältere Autos, Chip-Tuning ist ja nichts weiter, als dass die Einspritz-Kennfelder und Zündkennfelder eben angepasst werden. Ja, das sind in der Regel Turbodiesel. Mhm. Da wird dann die Einspritzmenge erhöht und der Ladedruck erhöht. Das heißt, ich kriege ein bisschen mehr Drehzahl, ein bisschen mehr Leistung. Ja, ein bisschen mehr Drehmoment. Ne? Drehmoment. Und also ein bisschen, das können dann schon mal so 20%, 25% sein, also richtig deutlich spürbar mehr. Okay. Aber. Ja, wenn man jetzt anfängt, eben die Einspritzmenge zu erhöhen und den Ladedruck zu erhöhen, um eben mehr Leistung zu generieren, dann muss die ja auch irgendwie aufgenommen werden. Ja, es entsteht ja mehr Abwärme. Ja. Ja, also du hast ja bei einem Diesel, na, wenn du Glück hast, irgendwie 28, vielleicht 29% Wirkungsgrad. Und der ganze Rest ist ja Wärme. Ja, klar, ja. Wir fahren Heizungen, die zufälligerweise auch ein bisschen... Wo natürlich noch was dreht. Genau. Ne? Ja, und die Wärme muss abgeführt werden. Und wenn man jetzt einfach nur da irgend so einen Chip sich ein oder flashen lässt, da seine Motorsteuerung und sonst nichts verändert, ja. Dann hat man den einzigen Turbodiesel, der im Winter schnell warm wird. Na gut, aber im Sommer vielleicht auch zu warm. Ja, und wir reden jetzt mal noch gar nicht von den Zulassungskriterien, die da eine Rolle spielen. Wenn man einfach nur so hau drauf da sich sein Auto chippen lässt, dann geht es eben auch ganz schnell mal, dass er eben hochgeht, nicht? Dass die Zylinderkopfdichtung wegfliegt oder dass auch mal ein Kolben durchschmilzt, ja, oder dass auch die Lager ganz schnell aufgeben, weil die eben plötzlich höhere Drücke zu verantworten haben. Dann heißt es immer, ja, Moment mal, den Motor, den gibt es doch sowieso auch mit 150 PS, wieso kann ich den jetzt nicht einfach chippen? Der Hersteller baut natürlich in die 90 oder 110 PS Version jetzt nicht die gleichen Lager ein wie in den 150 PSer. Der 150 PSer hat dann vielleicht in seinem Kühler auch noch eine Ölkühlerschleife mit drin. All diese Sachen, die muss man natürlich berücksichtigen. Wenn man so eine Kiste aufbläst, also tuned, mit mehr Leistung versieht, muss man auch darauf achten, dass die Leistung Dauerleistung ist, dass man die auch immer abrufen kann. Ja. Und aber warum baue ich mir dann nicht direkt den 150 PS Motor ein? Oder warum kauft man nicht gleich den 150 PS Motor? Ne? Sinnvollerweise. Dann würde ich ja, die Wahl hast du ja nicht immer. Also wenn du einen gebrauchten Wagen holst, naja, und sagst, das ist das Auto, das ich haben will. Leider ist es so motorisiert, wie ich es nicht haben will. Naja, hier mein Beispiel, mein alter 190e, ja, den ich für schmale Kasse mal auf einer Oldtimer-Messe gekauft habe, der hatte einen 2-Liter-Motor mit 122 PS. Ja. Der Motor war eher Luftpumpe mit nicht nachvollziehbarer Laufleistung. Und manchmal am Berg dachte man immer, also, ist der jetzt schon aus? Oder also, er bewegte sich kaum noch. Am Ende stellte sich dann auch heraus, dass da irgendwie am Kopf da Ventiler nicht mehr dicht waren. Also der hatte einfach keine Leistung mehr. Mhm. So, alle Welt möchte aber gerne den 190e als 2.3 haben. Natürlich. Ja, natürlich. Nicht den 2.6, weil der ist erstens teuer und zweitens verbraucht er viel und so viel mehr Leistung als der 2.3er hat der nämlich auch nicht. Der hat 160 PS und der 2.3er hat 136 PS. Dafür ist der 2.6er viel schwerer und kopflastiger. Ist der 2.6er ein Sechszylinder und der 2.3er ein Vierzylinder? Ja, genau. Ja, aber dann ist doch klar, dass ich einen 2.6er will. Naja, wollen alle nicht, aber zum Fahren ist der 2.3er besser, weil er eben nicht so kopflastig ist. Ja, okay. Und das Leistungsgewicht ist fast gleich. Der 2.6er ist ja schwerer. Der 2.6er klingt geiler. Das ist natürlich richtig. Ja, das ist das Argument, was immer schlägt. Ja, das ist spätestens seit ich den 2,6er hatte in meinem 124er. Ja. Ja. Naja, du, okay. Ist halt schwierig. Du bist voreingenommen. Ja, natürlich. So, pass auf. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich mache jetzt einen Swap, ja, also ich hau den 2 Liter raus und baue den 2,3er ein, der ist optisch nicht zu unterscheiden. Ja, der sieht also genauso aus, passt auch Plug and Play. Ja. Das ging früher ja auch bei vielen Motoren. Ja, dass man bei vielen Autos, dass man den einen raus, den anderen reinbaut, meinetwegen noch das Zündsteuergerät wechselt. Kein Problem, wir reden aber von Autos, die 30 oder 35 Jahre alt sind. Nicht? Und es ist bei einem modernen Wagen also nicht auf die Schnelle gemacht, dass man einfach einen Motorswap macht, weil die Elektronik, die bockt. Wenn die nicht genau das kriegt, was sie erwartet, dann ist da nichts mehr zu machen. Das heißt, ich bin besser dran, wenn ich mir die 150 PS Karre hole und dann eventuell in einer Farbe, die ich nicht haben will, und dann für 1.000er neu folieren lasse, bin ich besser dran, als wenn ich die Farbe, Karre in meiner Aber Farbe... Aber nun gibt es natürlich Autos, die sind einfach nicht zu kriegen. Die wollen alle haben und die sind einfach am Markt faktisch nicht vorhanden. Und wenn doch, dann nur zu Apothekenpreisen. Ja. Naja, und deswegen gibt es eben Chiptuner, nicht? Die dann sagen, okay, also wenn du die Leistung haben willst unbedingt... Ist ja sowieso die Frage. Ja, aber bieten die denn dann auch an, vielleicht andere Lager, andere Kolben einzubauen? Oder so sagen wir hier 150 Euro? Ja, sowas gibt es auch. Gibt es natürlich auch. Nicht, dass man dann sagt, okay, wir machen es ganz seriös und bloß, dann explodieren natürlich die Preise. Ja. Nicht, dann hängst du wieder in dieser zu teuer Spirale drin. Du hast ja eben gefragt, ob es denn überhaupt noch so eine Firmen gibt. Also jetzt mal weg von den Chippern. Ja. Also wirklich Motorenbauer. Natürlich gibt es Motorenbauer, immer noch. Wobei die sich auch auf Klassiker werfen. Nicht? Also weil natürlich bei Klassikern, Liebhaberautos, die Motoren irgendwann auch mal überholungsbedürftig sind. Dann gibt es welche, die sowieso so ein bisschen schwachbrüstig sind und häufig kaputt gehen. Andererseits aber als Ersatzteil dann auch nicht mehr zur Verfügung stehen. Die werden dann eben nicht nur aufbereitet, sondern auch verbessert. Ja, dann werden, weiß ich nicht, zusätzliche Ölkanäle gebohrt oder eben. Klar, wenn du sowieso dran bohrst, also wenn du sowieso irgendwie. Wenn man die sowieso macht, also das ist ja so, man nimmt die ja auseinander, misst alles nach, guckt, wie die Zylinderlaufbahnen aussehen. Also das ist richtig so. Im Zweifelsfall bohrst du nochmal auf, verchromst neu und dann brauchst du einen großen. Ja, verchromen neu, das ist schon. Das ist dann, schwierig. Das ist nicht für jeden Motor auch geeignet. Okay. Nicht? Also wenn du einen guten Motor hast, denk an die alten BMW-Motoren und den meinetwegen einen Satz neue Kolben spendierst, dann halten die ja wieder ewig. Ja. Ja, die Lagermaterialien sind unter Umständen auch besser, die Öle, die es heute gibt, sind auch besser. Und die bauen dann unter Umständen auch gleich ein bisschen mehr Leistung mit ein. Und zwar konstruktiv, also nicht irgendwie gechippt oder so. Geht ja, sind ja häufig noch Vergaser befeuert. Nicht? Dann werden eben, weiß ich nicht, die Kanäle ein bisschen optimiert und eben auch das Klar. Beim Mofa früher umdüsen. Naja, zum Beispiel. Nicht? Also wird die Gemischaufbereitung auch verändert, was da in diesem Bereich ja auch legal ist. Mhm. Ja, das kann man tun, weil die Abgasbestimmungen bei Autos, die, weiß ich nicht, in Mitte der 70er oder Mitte der 80er gebaut wurden, eben noch bei weitem nicht so strikt waren wie jetzt. Ja. Und die, wenn man sagt, okay, jetzt ist da also ein leistungsfähiger Motor drin, ich fahre jetzt zum TÜV oder zur DEKRA und lasse es begutachten, damit es dann auch in die Papiere eingetragen wird und eben legal ist. Denn wenn du jetzt irgendwie da dir da ein V8 einbaust in deinen Käfer, ja, was ja in Amerika auch manchmal passiert. V8 als Heckmotor. Den Käfer? Ja. Na klar. Aber dann steht hinten so eine Kiste raus, oder? Nee, da gibt es keine Rückbank. Und, ach so, okay. Ja, also nach ist dann, innen so. Ja, okay. Geht dann ein bisschen nach. Ah, diese Motorenbauer, die kennt man nicht mehr, ne? Das sind jetzt keine Namen, die irgendwie populär geläufig wären. Die den V8 in den Käfer einbauen? Nee, jetzt die heutzutage auch noch irgendwie an so Motoren rumschrauben. Nee, das sind in der Szene schon. Ja. Gibt so ein paar, also in der BMW-Welt, da gibt es Kolb zum Beispiel, die machen. Ich habe das schon mal gehört, ja. Ja, die bauen sowas und also das findet man auch ganz schnell. Also wenn man sich dafür interessiert, mit einer kleinen Recherche findest du die und dann kann man gucken, wer ist jetzt gut und wer ist nicht so gut. Und gibt es ja auch im Motorradbereich, gibt es ja auch, nicht? Also die ganzen Harley-Spezialisten. Wie ist denn das eigentlich bei Elektrofahrzeugen? Weil die sind ja im Grunde nur durch Software begrenzt. Genau. Die muss ich ja einfach eigentlich nur hacken und hab dann noch mehr Leistung. Also fährt halt schneller, also ist halt schneller leer. Ja, genau. Aber da hast du auch wieder dieses Problem, wenn man jetzt sagt, okay, wir machen jetzt da die Stromzufuhr, wie wird da jetzt hochgesetzt? Na, da entsteht natürlich auch Wärme. Ne? Stimmt. Und wenn man es übertreibt, also wenn man jetzt so einen Motor also mit deutlich mehr elektrischer Energie versorgt, ja, dann erhitzen sich die Wicklungen so, dass dann auch die Isolierung schmilzt und dann geht der auch durch. Ne? Der ist dann im Eimer, der Motor. Da gibt es jetzt nicht so Probleme von ausgelaufenen Lagern oder sowas, sondern da sind dann eben wirklich die Entwicklungs- und Temperaturprobleme ausschlaggebend. Aber da wüsste ich jetzt nicht, dass da irgendwas Aftermarket, also im Nachgang von Dritten, also die nicht Hersteller sind, schon existiert. Wüsste ich jetzt nicht. Also ich meine, es gibt ja Hersteller, die bieten dann eben verschiedene Leistungspakete an für ihre Elektroautos. Ne? Ja. Die sind dann hoffentlich natürlich auch abgestimmt, sodass die dauerfest sind. Mhm. Gut, aber da haben wir ja die Begrenzung durch die Akkukapazität. Ich glaube nicht, dass irgendeiner, der ein größeres Elektroauto fährt, noch mehr Leistung haben will. Also die. Ja, das ist ja schon wirklich teilweise grotesk, was da rausfällt. Ja, ja, also die, ja. Meine, die irgendwann verlässt man die Erdkrümmung. Ja, genau. Dann ist es sowieso vorbei. Ja, so ein Jumbojet hebt bei 280 km/h ab. Ja. Das fand ich ja am Bugatti Veyron so krass, dass sie es geschafft haben, den bei 400 überhaupt noch auf der Straße zu haben. Aerodynamik. Ja, bei Käfer ging es ja schon früher, nicht? Der hat ja auch, wenn man so den Schnitt sich ansieht, ist ja auch so ein bisschen wie Flugzeugflügel, die Silhouette. Nicht? War ja in den 30ern, als der mal gebaut wurde. Da spielte ein bisschen Art Deco mit in die Form mit rein und zum anderen natürlich auch die Überlegungen, die damals existierten zur Aerodynamik. Ne? Und so, wenn so ein Käfer schneller als, glaube ich, irgendwo bei 100, knapp unter 150 oder so, fängt der eben an, vorne leicht zu werden. Und deswegen haben die etwas stärkeren Käfer, die ja dann auch, weiß ich nicht, 165 fahren konnten, also die hatten ja immer unter der Stoßstange noch so eine Schaufel. Ne? Ja, um eben und in der Stoßstange Beton. Naja, also das nur nicht, aber eben um eben die Strömung zu nutzen, um den Anpressdruck auf der Vorderachse ein bisschen höher zu setzen, nicht? Damit der überhaupt noch lenkbar ist, der Wagen. Na gut, aber sind eigentlich ja immer nur Fragen der Legalität. Tunen kann man alles Mögliche. Ne? Also was heute leicht geht, sind eben diese ganzen optischen Geschichten. Wir haben vorhin deine BBS-Felgen da, über die wir gesprochen haben. Ich weiß nicht, gibt es den BBS? Die, glaube ich, sind auch pleite. Ne? Weiß ich nicht. Ich habe mich für sowas in meiner gesamten Autokarriere nie wirklich interessiert. Also mir war immer wichtig, klar, es gibt schöne und nicht so schöne Autos und sowas. Mir war, also es gibt so ein Gradmesser bei mir. Ich wollte immer ein Auto haben, wo ich keinen Stich kriege, wenn ich drauf zugehe. Also das war mir wichtig. Wo man sich nicht grausend abnimmt. Ja, wo ich dachte, also ich habe nie ein Auto gehabt, wo ich dachte, oh nee, aber er fährt so gut. Das hätte ich nie gebracht. Aber ansonsten, ja, da wäre ich sofort dabei. Also der kann aussehen, wie er will, wenn er nur gut fährt. Ja, okay, aber dann bist du so Königseck. Ne? Ja. Genau. Totale Reuse auch. Ja, oder überhaupt, Reuse, aber hey. Oder überhaupt hier die König-Umbauten von den alten Mercedes. Meine aber Güte. Dann in Perlmutt. Ja. Die typischen Ludenkarren. Nee, aber sonst, ich habe mich für so Anbauten und tiefer, breiter, härter, wie man es so nennt, habe ich mich eigentlich nie interessiert. Also ich bin immer ganz dankbar, wenn Leute, ich spreche die auch gerne an, also wenn Leute ihre Autos optisch in irgendeiner Form tunen und es wirklich sehr, sehr gut aussieht. Ich finde, das sieht sehr oft nicht sehr gut aus, sondern oft sieht es aus, als hätte da jemand irgendwie zu dicke Hoden. Aber manchmal ist es richtig gut gelungen und dann gehe ich auch hin und sage, hey, geile Karre, danke, dass du die Welt schöner machst. Ja, na gut. So, aber wie selten. Sehr selten. Selten. Ja. Am häufigsten passiert mir das halt bei historischen Fahrzeugen, dass ich wirklich an die Scheibe klopfe und sage, vielen Dank fürs Erhalten. Ja. Weil ich sitze dann so in meinem Transit. Wie sehen die dann aus? Ich meine, sind die dann auf den Originalzustand zurückversetzt? Ja, ja. Oder haben die zeitgenössische Veränderungen, also so, dass man, weiß ich, bei einem Buckel Volvo, dass der vorne diese Schute drauf hat, weißt du, wo das Mützchen. Ja, da gegen. Ach, da so genau kenne ich mich dann ja auch überhaupt nicht aus. Ich sehe das einfach und finde es dann schön. Und sag, aber das ist die Moving Art, über die wir immer mal wieder reden. Das ist ja Geschmackssache. Dann. Das stimmt, aber interessanterweise, also eine Isetta im Fabrikzustand. Mhm. Wird niemand wirklich hässlich finden. Also es gibt dann irgendwie so ein paar Typen, die immer sagen, haha, das ist ja gar kein Auto. Aber das ist halt Kinderkram. Ja? Aber naja, niemand wird das hässlich finden. Und das finde ich halt das Schöne. Also wenn du, egal was es ist, wenn es 60 Jahre alt ist oder so, es ist immer Moving Art mittlerweile. Aber ein Stufenheck Passat mit Frippentheke hinten dran gibt es ja auch, mit so einem richtig schönen fetten Spoiler. Stimmt, die gibt es auch mit H-Kennzeichen mittlerweile, ja. Das ist ja okay, aber nicht mit einer Frittentheke. Also nee? Das nicht. Ach, ich meine, welcher Schwachmat kommt auf die Idee, bei einem frontgetriebenen Passat einen Heckspoiler aufzusetzen? Naja, wozu? Weil für die Optik. Ja. Weil der Nachbar das nicht hat. Weil man wahrscheinlich besser anschieben kann dann. Nee, gut. Aber um nochmal auf die Legalitätsfragen zurückzukommen, wenn man jetzt sein Auto irgendwie verändert, also man macht Chip-Tuning drauf oder man geht in den Bereich des optischen Tunings, was ja, also Folieren und Farbe spielt keine Rolle. Ja, da kann man sich frei ausleben. Es sei denn, man fängt jetzt an, das Ding zu verchromen, das ganze Auto. Dann nicht. Also das ist nicht zulässig. Haben Sie da nicht neulich hier in Berlin irgendwie so einen vergoldeten irgendwas einkassiert? Ja, ich glaube genau aus diesem Grund. Ne? Ja. Also mit Goldfolie. Na gut. Eine Geschmacklosigkeit. Ja, aber du, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Ja, also bleiben wir mal bei den Rad-Reifen-Kombinationen, da wird ja viel gemacht. Ja. Die, also, keine Ahnung. Also jetzt bei einem modernen Auto, nicht? Das ist ja quasi das Einzige, was man noch machen kann. Nicht? Wenn du dir jetzt so ein relativ neues Auto kaufst, einen Leasing-Rückläufer, der eben serienmäßig bereift ist und sagt, ah, das ist mir zu schmal oder zu klein oder ich will da Alus drauf haben. Ich weiß nicht, ob es so eine Autos überhaupt ohne Alufelgen gibt, aber man kann jedenfalls umbereifen und also eine andere Rad-Reifen-Kombination raufmachen. Wenn du heute mal zu ATU gehst oder zu, ich glaube, ATU ist der einzige Laden, wo man überhaupt noch, also nennenswert, so einen Krempel kaufen kann. Fällt mir jetzt gar nichts anderes mehr ein. Die anderen sind ja alle ins Netz abgewandert. Ja. Da wirst du erschlagen von einer Felgenabteilung. Gell? Da stehen Felgen ohne Ende und eine hässlicher als die andere. Exkurs. Warum will ich eigentlich Alufelgen haben? Von der Optik mal abgesehen. Hat das irgendeinen... Warum will ich überhaupt tunen? Nee, darum sage ich Exkurs. Jetzt völlig vom Tunen mal abgesehen. Was ist der Vorteil von Alufelgen? Sind die so viel leichter? Also grundsätzlich, die ursprüngliche Idee war ja, also klassisch waren es ja immer Stahlräder, nicht? Genau. Also relativ schwere Dinger. Und Leichtmetall, also ganz ursprünglich im Rennsport wurde ja sogar Magnesium verwendet. Ja, noch leichter als Alu. Einmal einen Bordstein hoch. Naja, nur auf der Piste, also die Curbs verkraften die schon, die Felgen. Insbesondere, wenn sie neu sind, wenn sie alt sind. Also wer heute noch klassische Magnesiumfelgen hat, die kannst du nicht mehr benutzen, die zerfallen. Nicht? Also, die sind einfach nicht langzeitstabil. Die ursprüngliche Begründung für die Verwendung von Leichtmetallfelgen war, die ungefederten Massen klein zu halten. Ja. Ja, und das wiederum... ist der gleiche Grund, warum man nicht an jedes Rad einen Elektromotor baut, sondern einen zentral, der dann die Kraft verteilt. Genau, ne? Wenn du da, richtig, dann würde erhebliche Masse ungefedert sein und das beeinflusst eben das Fahrverhalten und die Fahrbarkeit sehr, sehr negativ, insbesondere wenn man eben Bestzeiten erzielen will. Und deswegen wurde dann eben bei den Rundstreckenfahrzeugen oder überhaupt bei Rennfahrzeugen auf Leichtmetallräder ausgewichen und irgendwann fanden die Zuschauer das natürlich auch klasse. Oh, guck mal, wie der 02er mit den, mit den Alpina-Felgen aussieht, da will ich auch. Naja, und dann kam die Zubehörbranche und hat gesagt, oh, dann bauen wir die Dinger auf. Das heißt, die Alus an meinem Bus haben eigentlich überhaupt keinen tieferen Sinn. Na, du kannst sie ja mal wiegen, nicht? Blöderweise kaufen sich die Leute natürlich dann Aluräder und natürlich eine Nummer größer und so. Und dann sind die am Ende schwerer als die Serienstahlbereifung. Ja, das hat dann ungefähr denselben Effekt wahrscheinlich bei so einem Fahrzeug wie meinem, wie ein sehr dicker Mann, der sich für sein Rennrad einen Carbon-Sattel holt, um das Systemgewicht zu senken. Ne? So ein bisschen so. Ja, genau. Na gut, unterm Strich ist es natürlich leichter. Ja, aber wenn du jetzt größere Räder kaufst, die sind schwerer als die Serienbereifung. Ja. Und damit hast du überhaupt nichts gewonnen. Und im Gegenteil, du hast dann auch noch höhere Lenkkräfte. Ist dann nur Optik. Aber ist auch okay. Also sie sieht halt mit Alus viel geiler aus, meine Karre, als mit den Stahldingern und den Radkappen. Du auch da, also ich kenne sie wieder aus dem Klassikbereich, da gehen jetzt also jüngere Leute, die sich so ein Auto kaufen, die gehen wieder zurück zu Stahl und verchromten Raddeckeln. Ja, das ist tatsächlich auch das, was ich am schönsten finde. Siehste? Also so diese alten Käferdeckel, alte Porsche-Deckel gab es ja auch. So, und wenn du jetzt sagst, also ich habe jetzt meine Traumfelge gefunden und da kommen jetzt die Yangling-Todesrille kommt darauf, also irgendein Reifen. Also können natürlich auch... Yangling-Todesrille. Können natürlich auch gute Reifen sein. Stellt sich immer die Frage der Zulässigkeit. Nicht? Also passt die Felge überhaupt auf meine Bremsscheibe oder mein Rad, auf meine Achse? Ne? Gut, Lochkreis, Schraubenlänge, gut, das kriegt man vielleicht noch hin. Dann ist die Frage der Einpresstiefe, also wie weit ragt jetzt das Rad in den Radkasten rein? Ja, krieg ich überhaupt noch ein Lenkrad eingeschlagen? Genau, bei Volleinschlag macht er schon und reißt alle ab, Ausdruckgewichte ab. Ja, und da sorgt der TÜV natürlich dafür, dass da aus Sicherheitsgründen, dass das alles okay ist. Ja. Zum einen. Dann zum anderen ändert sich ja die Übersetzung. Denn wenn der Abrollumfang sich verändert, weil du eine andere Reifendimension hast, dann zeigt der Tacho falsch an, der Verbrauchscomputer spinnt, die Elektronik kommt möglicherweise... Das ist übrigens der Trick, wie man E-Bikes schneller kriegt. Ihnen sagen, dass sie 26 Zoll Räder haben. Aha. 28er E-Bikes, 26 Zoll Räder ansagen. Das ist aber schon wieder Chip-Tuning. Das ist Chip-Tuning. Ja. In diesem Falle aber jetzt, das betrifft eigentlich alle Autos, wenn du die in Abrollumfang veränderst, da gibt es kleine Abweichungen. Es gibt im Netz gibt Reifenrechner. Dann schreibt man die Seriendimension rein und dann die gewünschte andere Dimension. Und dann sieht man also Abweichungen ins Schnelle oder ins Langsame. Stehen auch da 100 Kilometer am Tacho bedeuten bei dem anderen Rad jetzt 104 oder 96. Okay. Ja, und wenn es eben zu viel wird, der TÜV macht es genauso, dann tragen die es nicht ein. Ja, dann wird es eben nicht legalisiert. Die neue Reifen, Rad-Reifen-Kombination, es sei denn, du machst eine Tachoangleichung oder Anpassung. Da geht es nur um die Geschwindigkeitsanzeige. Ich überlege gerade, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob meine Alufelgen größer sind, als die Stahlfelgen wären, aber mein Tacho geht ungefähr, also zwischen 5, je nach Geschwindigkeit, zwischen 5% und 10% vor. Das darf er ja auch, muss er auch. Okay. Ja, okay. Nachgehen darf er eben auf gar keinen Fall. Ja, das ja. Ja, liegt ja nahe. Das an meinem Benz, der Tacho ging schon bei 50 km/h, ging der 10 km/h vor. Und das wurde immer schlimmer, je schneller du gefahren bist. Und irgendwann, als ich ihn neu hatte, fahre ich über die Stadtautobahn mit 80. Mhm. Was man ja, ne, das ist ja Höchstgeschwindigkeit 80. Und ich dachte die ganze Fuhrphase und denke so, mein Gott, wie asozial fahren die denn hier eigentlich alle? Stellt sich raus, ich bin gekrochen. Naja, du glaubst eben immer die Zahl, die du am Tacho hast. Ja, aber gut, der Benz hatte ja noch einen mechanischen Tacho. Ja. Ja, mit einer Tachopese, ja, die irgendwo ins Getriebe geht, wo über eine kleine Schnecke die Welle eben bewegt wird. Und die Benz-Tachos gingen, also bis die Nadel ungefähr senkrecht stand, ziemlich genau. Also wirklich, wenn die serienmäßige Rad-Reifen-Kombination drauf ist, dann gingen die schon ziemlich genau. Und sobald er dann eben über 120 ging, und also wenn die so in Richtung 15 Uhr ging, die Tachonadel, dann durch ihr Eigengewicht eilte sie ja immer weiter vor. Die fiel dann also quasi immer dem maximal. Wenn es dann schneller wurde, dann wurde es auch wirklich deutlich schneller. Gut, aber das nur am Rande. Mechanische Tachos gibt es ja schon ewig nicht mehr. Wo waren wir stehen geblieben? Genau, also die Legalisierung, da gibt es eben bestimmte Grenzen. Sollte man aber tun, denn wenn man es nicht macht, wenn man sich einfach nur so eine andere Bereifung darauf schraubt und eigentlich damit auch zufrieden ist, aber dann knallt mal und die Versicherung kriegt es mit, man fährt ohne Betriebserlaubnis und ohne Versicherungsschutz. Muss immer extra gesagt werden. Nicht? Und bei den bei gechippten, also wenn man sich jetzt irgendwie aus dem Netz da irgendeinen Chip besorgt und den da einbaut oder so ein Dongle, der dann zwischen das Steuergerät und dem Kabelbaum geschaltet wird, wenn das im Falle eines Unfalls auffällt, ist auch die Betriebserlaubnis weg. Mal abgesehen davon, dass sich natürlich die Abgasqualität verändert, ins Negative verändert, besser wird's nicht. Ja, ne? Das heißt, es kann ja auch noch passieren, dass du bei der ASU oder wie das heutzutage heißt, Abgasuntersuchung, also das würde dann auffallen, weil du ja, die machen ja eine AU sozusagen, also da wird nur eine UBD-Steckdose so eine Diagnose. Die messen gar nicht mehr hinten dran? Nee, die prüfen nur, sind die abgasrelevanten Bauteile A vorhanden und B funktionieren sie auch, also gibt es keine Fehlermeldung. Und wenn das ist, dann wird im Umkehrschluss gesagt, okay, wenn die alle okay sind, dann muss die Abgasqualität ja gut sein. Das ist jetzt natürlich auch ein Einfallstor für begabte natürlich. Nerds. Nicht? Und ich meine, jetzt neuerdings wohl endlich gibt es, das war beim letzten TÜV-Report auch Teil der Pressekonferenz, gibt es wohl endlich Geräte, dass man auch wirklich messen kann. Also sowohl die Schadstoffkonzentration als auch die Feinstaubkonzentration. Das war ja lange Zeit zwar gesetzlich vorgegeben, es existierten aber keine Messgeräte. Ja. Jedenfalls keine, die amtlich geeicht waren. Ja, weil muss man sich mal vorstellen, jeder, der eine AU durchführt in Deutschland, das sind ja nicht nur die Prüfstellen von DEKRA, GTÜ, KÜS, TÜV, wie die alle heißen, sondern auch jede Werkstatt. Ja. Jede Werkstatt macht ja auch eine AU. Nicht? Also da hat wahrscheinlich immer irgendwie der Stift von hinten, hat da mal kurz geschnuppert, weil ist der noch die beste Cut Nase drunter? Hatte. Ja, ich wie schon, ist alles in Ordnung. Ja. Okay, der kriegt Plaketten, gab es sowieso nicht, gibt es ja schon seit einer Weile nicht mehr. Eine AU-Plakette gibt es schon ewig nicht mehr, weil eben die Abgasuntersuchung Teil der Hauptuntersuchung ist. Du hast gerade TÜV-Report gesagt, eigentlich wollten wir ja darüber reden. Ist das eine eigene Sendung oder fügen wir das an? Ja, nee, der TÜV-Report ist. Was ist das überhaupt? Na, das ist einfach eine Datensammlung über die sämtliche Hauptuntersuchungen, die der TÜV im letzten Jahr durchgeführt hat. Nicht? Okay. Also, ach so, wo dann die Pannenstatistik ist. Ja, welche sind die schlimmsten Fehler? Also was tritt am häufigsten auf und am häufigsten jetzt aktuell? Obwohl, die Pannenstatistik, das macht der ADAC ja separat. Genau, das sind ja Pannen. Das sind deren eigene Daten. Die Gutachterorganisationen sagen ja, die DEKRA gibt ja sowas auch aus. Ja, das ist eine wertvolle Hilfe für Gebrauchtwagenkäufer. Ja. Naja. Ist es nicht? Ach, Naja. Also wenn ich doch nachgucken kann, wie oft, also welche Schäden hat denn mein Auto oder das Automodell? Das sind ja keine Schäden. Der TÜV prüft ja nur die Zulässigkeit laut Betriebserlaubnis und natürlich sicherheitsrelevante Sachen. Wie gut sind die Bremsen, leuchten die Scheinwerfer, ist die Abgasanlage dicht und so ein Kram. Das interessiert den Gebrauchtwagenkäufer aber eher weniger. Nicht? Der will ja gerne wissen, wie gut ist der Motor und kreischt das Getriebe, also oder wie viel Rost ist dran? Und naja, so gut, also schön, Rost ist natürlich ein Thema, ja, also Korrosionsschäden. Aber aus dem TÜV-Report kann man jetzt nicht die Qualität des einen vor der Tür oder auf dem Kiesplatz stehenden Gebrauchtwagen beurteilen. Es sei denn, genau dieses Modell fällt im TÜV-Report verstärkt durch Rostschäden an einem bestimmten Bauteil auf. Da könnte man dann schon mal vielleicht sagen. Genau, aber so genau ist ja der TÜV-Report nicht. Da steht dann immer bloß drin, also die allermeisten Mängel im letzten Jahr wurden an der Beleuchtung festgestellt. Punkt. So, dann kann man auch gucken, vorne oder hinten. Ja. Ja? So, also vorne ist ein bisschen mehr als hinten. Das ist ja dann wirklich gar keine eigene Sendung. Das Ding ist ja dann total wertlos letztlich. Naja, es gibt so ein paar. Also für Typen wie mich. Es gibt so ein paar statistische Werte, die gehen dann in eine Richtung. Nicht? Der Mängelzwerg, ja, war seit Jahrzehnten immer der Porsche 911. Ja. Ja, weil den keiner hat. Und wer ihn hat, fährt ihn kaum. Naja, aber pflegt ihn gut. Nicht? Das genau, sind eben in der Regel Liebhaber. Wenn ich 100.000 Euro für ein Auto bezahle, dann wird er schon gut gepflegt. Nicht? Und dann eben irgendwie Mängelriese. Dieses Jahr ist, glaube ich, bei den Autos bis 10 Jahre der Dacia Logan. Ja. Das ist übrigens auch so ein Auto, wie wenn man darauf zugeht, dann piekt es einen auch. Also noch hässlicher geht es, glaube ich, nicht. Doch. Ja. Noch hässlicher als der Dacia Logan? Ja, sag mir mal ein Beispiel. Dieser andere Dacia. Sandero. Dacia Sandero. Nee, der ist aber wesentlich angenehmer. Nein, weil den Logan, den kann man... Es gibt ja so zwei große Fahrzeugkategorien. Das ist der Personenkraftwagen und das Nutzfahrzeug. Mhm. Und wenn du den Logan als Nutzfahrzeug betrachtest, dann geht der eigentlich wieder. Was richtig krass ist, ein Bekannter von mir hat einen Logan, der Blinker. Ja, du hast in jedem scheiß Auto, wenn du den Blinkerhebel, also wenn du blinkst, macht irgendein elektrischer Signalgeber oder der Bordcomputer, wer auch immer, macht. Hört sich also so an wie das alte Blinkrelief. Genau. Der Logan, zumindest von ihm, der Logan macht Bibu, Bibu, Bibu. Wen wollen die damit bestrafen, frage ich mich immer. Naja, den finde ich witzigerweise gar nicht so hässlich. Okay. Also, Sandero. Wir müssen uns ja nicht über Geschmäcklerischkeiten rum. Nee, natürlich, weil mein Geschmack ist ja eh absolut. Ach so. Ja, was will man da machen? Ja. So, aber das war mein Lieblingsauto Sandero, sagtest du. Welches ist es denn jetzt? Nee, nicht Lieblingsauto nicht. Das war der Mängelriese. Der Dacia Logan von dem Sandero. Ich sage ja, der Mängelriese war mein Lieblingsauto. Ja, also der war dein Lieblingsauto. Also, ein bizarrer Einzelfall der Kleinen. Ja. Das kann man wirklich. Meine Dacia Logan-Sammlung. Und der Duster übrigens, also da der von Mehmet Scholl ja so wunderbar hochgelobte Billig-SUV. Nee, Mehmet Scholl war doch nicht der Duster, das war doch der Lodgy, wo die ganze Familie reingeht und noch die drei Kinder der Nachbarsfamilie, oder? Ach so, das war der Raum, genau. Ja, das Raumfahrzeug. Genau. Na gut, wie auch immer, jedenfalls. Der so schmal ist und zwei so Typen. Der Duster, den gibt es ja noch nicht so lange, der war auch mit unter den Mängelriesen. Okay. Ja, was aber okay ist, ja, die Kiste ist ja preiswert. Also billig, muss man eigentlich sagen. Und irgendwo muss sich das natürlich widerspiegeln. Nicht? Werden eben nicht ganz so verschleißresistente Bremsbeläge verwendet. Genau. Und die Achsgelenke, die sind eben Kategorie B und klappern schneller aus. Wenn man das vorher weiß, kann man damit sicherlich auch leben. Ne? Hauptsache, man kriegt die Teile noch und sie sind einigermaßen vernünftig in einer überschaubaren Zeit einzubauen. Ja. Ne? So, und der Mängelzwerg war... Neben dem 911, der taucht auch irgendwo wieder auf. Der erste war aber bei den jüngeren Autos der Mercedes GLS, der kleine SUV. Für mich überraschend. Immerhin, Mercedes. Ja. Also weil die hatten ja mal den Ruf, nie kaputt zu gehen. Ne? Ja, und überhaupt. In den wird ja immer nach Zeiten abgestuft. Also 1 bis 3 Jahre, dann 2, 3 bis 5 Jahre und so weiter. Das waren, glaube ich, von den 6 Kategorien waren 5 Mercedes. Also man höre und staune. Donnerwetter. Die Schrempzeit ist vorbei. Ja, Gott sei Dank. Finde ich gut als Fan der Marke. Ne? Der Mängelriese bei den neuen Autos war übrigens der Hyundai i10. Ja, für mich sehr überraschend. Also ich überlege gerade, es ist der kleine Hyundai, aber wie klein ist der? Ist das Der ist so... So Fiat Panda oder etwas größer? Abgröße so. Ah, VW ab. Okay. Also richtig ein Kleinwagen. Okay. Und also erstaunlich. Normalerweise sind die asiatischen Autos ja immer gut. Keine Ahnung, vielleicht wird der irgendwo anders gebaut. Und nicht in Asien, ne? Also, na gut. In Rumänien bei Dacia. Wahrscheinlich. Naja gut, und ich meine, im TÜV-Report stehen zum Beispiel auch nicht solche Sachen drin, wie es mit getunten Autos ist. Ne? Also, weil, da sind wir wieder ganz am Anfang dieser Sendung, neuere Autos sind eben, wenn man vom Chip-Tuning mal absieht und von anderen Rädern, eben faktisch nicht mehr veränderbar. Das ist so ein bisschen schade. Ne? Also ich bin ja ein großer Fan von individualisierten Autos. So, das Auto so... Technisch individualisiert, na, oder optisch individualisiert. Sowohl als auch. Okay. Ich persönlich bin eher für technische Individualisierung, also bloß nichts Auffälliges. Ja, Sleeper, wie du... Genau, Sleeper sind ja die Klassiker, ja. Nicht, wo man dann sagt, okay, ich hab jetzt hier einen... warte mal, was haben wir... Golf Bistro, aber der fährt 250. Ich hatte mal einen Golf Bistro, der ist keine 150 gefahren, darum komme ich dann auch. Der wäre ein wunderbares... Beispiel gewesen für so ein Upgrade. Kein anderes Auto, das ich je besessen habe, ist so oft geknackt worden wie mein Golf 2 Bistro. Ach. Und es ist nie was geklaut worden. Ich bin der festen Überzeugung. Warum haben Sie denn jetzt geknackt? Muss immer derselbe gewesen sein. Ich vermute mal, das ist einfach nur Proof of Concept. Ey, ein Golf 2, die kann man total leicht knacken. Weißt du, mit einem Schraubenzieher unter den Türgummi. Ja. Guck mal hier, knack. Ich bin so oft an mein Auto gekommen, es war geknackt, aber nichts hat gefehlt. Ja. Ja, vielleicht irgendwie so. Schlimmer ist es, wenn du an dein Auto kommst, einsteigst und auf der anderen Seite steigt jemand aus. Nicht? Hatte ich mal. Der saß noch drin, der Dieb. Echt? Der war gerade am Handschuhfach. Da hätte ich, hast du da gemacht? Ich war völlig perplex. Ja, eben, ja? Da kannst du nur noch schreien. Naja, du, stell dir vor, im Winter, dunkel, ja, du kommst halb verschlafen zu deinem Auto, steigst ein, setzt dich hin, sagst, huch, wir sitzen da, und der und sagst, also guckt dich auch genauso entsetzt an und steigt aus. Ja, wenigstens steigt er aus, weil er hätte ja genauso sein können, dass du irgendwie gedacht hast, oh, Entschuldigung, und wieder gehst, weil könnte ja ein anderes Auto gewesen sein. Naja, vielleicht wächst du ja auch jemand, der da nur übernachten will. Genau, ich nehme mit, die Dinger vor 1992, da können wir 1000 PS Autos draus bauen. Ja. Und die anderen machen wir einfach nur tiefer, breiter, ja, tiefer, breiter, härter. Ja. Nee, dann kommen wir zu Fahrwerk und Stoßdämpfer. Das ist aber eine andere Sendung. Ne? Machen wir die nächste Sendung drüber. Ja. Andreas Kessler, vielen Dank. Holger. Das war der Omnibus. Vielen Dank fürs Mitfahren. Wenn ihr wollt, dass der Bus auch weiterhin fährt, lasst uns gerne ein bisschen Geld da. Das geht auf verschiedenen Wegen, zum Beispiel per PayPal, Steady oder Patreon. Und wer uns dort abonniert, kann sogar bei gelegentlichen Sonderfahrten mit dabei sein. Die Kasse findet ihr auf omnibus.fm. Und in einer Woche gibt's schon die nächste Folge, allerdings nur für diejenigen, die mindestens ein Rundfahrticket gelöst haben.